Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Also nach dieser Folge sind es, glaube ich, noch 5 Folgen und eine Abschlussfolge mit so einer Zusammenfassung mache ich auch noch. Das ist Folge Nummer 39 und ich war gerade ein bisschen erstaunt darüber, als ich gesehen habe, dass die Folge eine halbe Stunde geht. Ich dachte eigentlich, die besteht nur daraus zu sagen so, hey, mir geht's wieder besser und dann quatschen wir kurz und dann war es das. Aber scheinbar sagen wir da ein bisschen mehr. Ich bin gespannt drauf. Ich hatte an dem Tag, an dem wir die letzte Folge aufgenommen haben, auch noch Gruppentherapie, die habe ich jede Woche und habe da quasi mich auch nochmal so geöffnet und hatte da auch, ich habe da auch in der Therapie direkt gesagt, so, ich hatte noch nie irgendwie Angst, zur Therapie zu gehen und mich so zu öffnen, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, dann kommt's zurück aus der Gruppe so, ja, warum machst du denn so einen Quatsch? Mhm. Das passiert ja tatsächlich relativ oft. Meine Therapeutin hat es zwar nie gesagt, aber andere Gruppentherapie-Mitglieder haben das schon mal gesagt, so, warum machst du so einen Quatsch? Aber ich bin jetzt auch der Meinung, natürlich geben die einem auch wichtigen Input und vielleicht sollte man sich selber auch hinterfragen, warum mache ich denn so einen Quatsch, wenn er mir nicht gut tut? Also an Polyamorie oder Alternativen einer bestimmten Beziehungsform festzuhalten, nur wenn man sie für richtig erachtet, obwohl es einem damit nicht gut tut, ist einfach nicht gesund. Dass du es dann so überspitzt dargestellt hast. Ich weiß nicht, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Ja, also meinst du sowas wie, keine Ahnung, worum ging es? Achso, es ging darum, dass Marcel und ich uns mit einer dritten Person auch verabredet haben. Mhm. Und dann meintest du sowas wie, keine Ahnung, wahrscheinlich wollt ihr, dann bin ich nicht dabei und dann wollt ihr, willst du gar keinen Sex mit mir, nur noch mit der anderen Frau und mit Marcel zusammen. Und dann meinte ich so, ja, niemand will dich. Keiner will dich, niemand wird nie wieder Sex mit dir haben. Ich habe auch keine Lust mehr auf Sex mit dir. Und so. Du ziehst jemanden aus. Ja, genau. Ich werde obdachlos. Also so krasse Überspitzungen halt, so dass ich selber lachen muss und man selber dann merkt, wie doof das eigentlich ist. Wie absurd eigentlich der Gedanke absurd, ist, ja, ne? Genau. Also auch wenn es mir in der Folge, glaube ich, wirklich sehr viel besser ging, was jetzt auch an den Medikamenten liegt und nicht unbedingt an der geänderten Situation, finde ich, merkt man hier ganz schön, dass ich so ein bisschen das überspiele, wenn es darum geht, dass Genie das so überspitzt darstellt, weil das war ja, also im Endeffekt war es ja dann so. Also die Angst, die ich hatte, dass Genie Marcel mehr mag als mich und die Zuneigung zu mir immer weniger wird, die war ja real. Also auch wenn es mir in dem Moment gut ging, ging es mir in den Tagen und Wochen darauf immer schlechter, weil ich halt gemerkt habe, wie sich Genie von mir distanziert. Und das kann ich auch nicht durch eine Überspitzung retten. Ja, aber alles in allem würde ich sagen, es läuft gerade wieder viel besser und entspannter vor allem. Ich habe vor allem, also was ich vor allem merklich spüre, ist, dass wir einfach nicht mehr permanent über dich und deine Probleme reden, was mich total entspannt und unsere Beziehung auch einfach richtig gut tut. Also, ja, stimmt. Ja. Diese Stelle muss ich mir jetzt gerade häufiger anhören, weil ich mich gefragt habe, was das eigentlich bedeutet, dass es ihr gut tut, dass wir nicht mehr so viel oder gar nicht mehr über mich und meine Probleme reden, hat sie ja gemeint. Und auf der einen Seite haben wir natürlich super viel über meine Issues geredet. Und wenn das so ein Thema ist, was die ganze Beziehung bestimmt, dann kommt man irgendwann in so einen Teufelskreis. Denn ein Partner sagt dann irgendwann, boah, mir ist das gerade zu viel. Ich möchte weiter für dich da sein, aber es ist mir zu viel. Oder ich möchte es gerne begrenzen. Das ist, glaube ich, auch nicht passiert, wenn ich mir das so richtig überlege. Also Genie hat gesagt, dass sie keine Lust mehr hat, die ganze Zeit über meine Probleme zu reden. Aber wir haben nie so eine Übereinkunft getroffen, dass wir zum Beispiel uns alle 2 Tage oder so mal eine halbe Stunde Zeit setzen, um darüber zu reden, was ich gerade für Probleme habe. Das hätte vielleicht geholfen. Aber im Endeffekt war es so, dass durch dieses ich möchte nicht mehr über deine Probleme reden, ich halt auch das Gefühl hatte, ich kann die Probleme gar nicht mehr ansprechen, habe sie nämlich reingefressen und das ist natürlich auch nicht gut für eine Beziehung. Also im Endeffekt ist es so ein Teufelskreis, nicht mehr über Probleme reden. Und diese Zeit, von der ich, die ich da erwähnt habe, in denen ich einfach mal weg war, bei meinen Eltern war, ich glaube, da war ich fast 2 Wochen, das war wie so ein Reset, also wie dieses, okay, wir haben keinen Sex mehr, weil das ist so, eine Person traut sich nicht und die andere will nicht, aber eigentlich schon. Und dann mal ein paar Wochen lang gar keinen Sex zu haben, Das ist wie quasi hier auch passiert, dass wir uns einfach 2 Wochen nicht gesehen haben und deswegen auch nicht über Probleme gesprochen hatten. Und danach ging es dann natürlicher weiter. Also das kann echt auch eine gute Lösung sein, einfach mal ein bisschen Abstand zu haben. Und dann war bei dem Kinoabend ein ehemaliges Date von dir mit einer anderen Frau, die er gerade kennengelernt hat. Und irgendwie haben wir es total gut verstanden. Und im Endeffekt haben die hier übernachtet, bei mir auch im Bett. Und wir hatten dann auch was. Was aber dann auch ein bisschen schwierig war in der Gesamtkonstellation, weil die beiden das so noch nie hatten und wir ganz viel über Konsens gesprochen haben. Das fand ich tatsächlich sehr angenehm, auch wenn wir es dann irgendwann so abgebrochen haben, nur noch geredet haben. Hier muss ich kurz mal intervenieren, da gibt es nämlich auch noch eine Story dazu. Ich hatte in den folgenden paar Tagen darüber mit Jeannie auch viel gesprochen, über die Situation mit den beiden, mit denen ich da im Bett geschlafen habe, mit dem Paar, also mit dem Hetero-Pärchen. Und habe dann Jeannie auch gesagt, so, boah, ja, ein bisschen schade finde ich es ja schon, dass wir es dann abgebrochen haben, weil die beiden, also vor allem er, aber eigentlich die beiden sich nicht so wohl gefühlt haben und daraufhin guckt mich Jeannie mit großen Augen an und meinten so, das kannst du doch nicht sagen, so, du bist doch selber die ganze Zeit eifersüchtig, du kannst es doch jetzt dem Typ nicht zum Vorwurf machen und ich habe gedacht so, wow, Moment, in welchem Film bin ich denn jetzt gerade? Also das ist ja eine ganz andere Situation, aber sie hat das überhaupt nicht verstanden, dass ich es in der Situation auch ein bisschen schade fand, dass es quasi nicht weitergegangen ist. Das war nur eine Momentaufnahme. Ne? Es ging dann, wir haben uns dann auch nochmal getroffen und so und alles gut. Aber Jeannie hat mir quasi dieses Gefühl gar nicht zugestanden, weil ich das Gefühl auf der anderen Seite vielleicht oder laut ihrer Annahme auch hätte. Und ich finde es relativ wichtig, dass man sich selber zugesteht, Gefühle auch haben zu können oder andersrum, dass man sich zugesteht, es zum Beispiel doof zu finden, wenn der Partner meiner Affäre gerade nicht will, dass wir uns treffen, obwohl ich als Partner vielleicht die gleichen Gefühle haben würde und auch nicht wollen würde, dass wir uns treffen. Also diese Dissonanz, die muss man manchmal einfach aushalten. Und es ist wichtig, irgendwie daran zu arbeiten und sich dessen bewusst zu sein. Aber man darf die fühlen, weil das die Alternative wäre, die zu unterdrücken. Und das ist Quatsch. Also diese Dissonanz, die darf auftreten. Wir haben ja hinterher kurz drüber gesprochen, wie ich mich damit gefühlt habe und wie es dir in so einer Situation ging. Also ich meine, du hast ja auch gesagt, ihr habt irgendwie darüber gesprochen, dass es jetzt für dich sich total gut anfühlt, dass du jetzt nicht erst zu mir kommen musst, um mich zu fragen, sondern einfach frei handeln kannst, wenn solche Sachen spontan passieren. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sowas geht. Also auch in vielen Polybeziehungen nicht, wenn es vielleicht irgendwelche Regeln gibt. Dieser Aspekt einer Beziehung, nämlich Spontanität, also wenn ich was mit jemandem haben möchte und es sich spontan ergibt, dass ich es dann noch haben kann, ohne dass meine Partnerin irgendwie böse ist oder ich sie vorher fragen müsste. Ich glaube, der ist mir gar nicht mehr so wichtig, weil ich merke, dass wenn ich was mit Menschen haben will, weil ich die toll finde, dann wird es danach auch noch möglich sein. Dann kuscheln wir eine Nacht nur und dann bespricht man das am nächsten Tag. So wichtig ist mir meine Partnerschaft, also meine Primärpartnerschaft dann. Und auf der anderen Seite denke ich, wenn das nicht geht, wenn es quasi so ein One-Night-Stand wäre und diese Möglichkeit bietet sich am nächsten Tag nicht mehr, nachdem ich vielleicht mit meiner Partnerin darüber gesprochen habe, wie es ja damit geht, dann ist das auch nicht so wichtig. Also dann ist es wirklich nur Vögeln und das ist mir gerade irgendwie nicht mehr so wichtig tatsächlich. Du hast ja nicht nur jetzt am Wochenende ein Date, sondern auch heute zum Beispiel. Auch ganz spannend irgendwie mit einer Frau, mit der du schon mal was hattest, aber sie schon ewig nicht gesehen hast. Wir haben uns nur einmal gesehen. War sie hier, wir haben uns beide betrunken, wir hatten Sex, dann ist sie gegangen und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ja. Das ist ein halbes Jahr her. Ja. Krass, ich erinnere mich gerade wirklich nicht mehr dran, wer das war. Also ich weiß es einfach nicht mehr. Ich habe gerade echt viel nachgedacht, aber ich weiß es nicht mehr. Ist vielleicht auch ein Zeichen, ne? Dass diese Phase eben sehr wild war und teilweise vielleicht auch dissoziativ. Das genau. Macht es auch leichter eigentlich. Ich kann akzeptieren, dass ich nicht die Kontrolle über irgendwelche Dinge habe. Ja. Ja, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es dir gerade wieder deutlich besser geht, auf jeden Fall. Total, ja. Es ging mir auf jeden Fall besser zu der Zeit, aber ich glaube, zu sagen, ich kann akzeptieren, dass ich nicht die Kontrolle über Dinge habe, das war zu hoch gegriffen. Also da war ich noch lange nicht. Da würde ich nicht mal sagen, dass ich jetzt bin. Also da habe ich mir, glaube ich, auch echt was vorgemacht. Ja, die treffe ich jetzt am Samstag wieder. Ich freue mich auch schon drauf. Das wird, glaube ich, ganz cool. Und ja, ich bin gerade einfach sehr gespannt, wo sich das hin entwickelt. Ich habe irgendwie gar keine Erwartungshaltung und bin damit irgendwie ganz, ja, ganz entspannt. Zu dieser Frau, die Jeannie da kennengelernt hat, gibt es auch ein bisschen eine Story. Denn das war am Anfang sehr entspannt und irgendwann ist Jeannie aber so in so eine Anspannung gefallen. Hat sie auch selber gesagt, also das ist keine Interpretation von mir. Weil sie sich immer getroffen haben, aber nicht so viel passiert ist, was auch daran lag, dass Jeannie immer mehr Dinge gefunden hat, die sie an ihr nicht gut findet. Zum Beispiel, dass sie irgendwie so ein bisschen auf Corona-Regeln geschissen hat und verschiedene andere Dinge, die Jeannie auch teilweise triggern. Sie hat es aber nicht ihrem Date gesagt, also dieser Person, sondern mir und wahrscheinlich auch Marcel, und hat sich da immer ausgekotzt und hat die Person dann aber trotzdem noch gedatet, und das hat sich so ewig in die Länge gezogen. Ich weiß nicht, was letztendlich draus geworden ist, weil wir uns ja irgendwann getrennt haben oder sie sich von mir getrennt hat und ich dann ausgezogen bin, und währenddessen lief das einfach noch, ob das vielleicht einfach eine Freundschaft geworden ist, ich weiß es nicht genau, aber das war so ein Anti-Pattern, würde ich fast sagen. Also wenn man jemanden datet und sich dann bei den Partnern über diese Person auskotzt, anstatt einfach das Date anzupassen oder halt die Person dann nicht mehr zu daten. Das ist über ein paar Tage gar nicht so leicht, ist da die Connection zu halten. Das habe ich auch gemerkt, als ich bei meinen Eltern war. Ich war ja 6 Tage bei meinen Eltern. Ja. Und du warst, also erst war Marcel einen Tag hier und danach warst du 5 Tage bei Marcel. Ja. Und da habe ich auch gesagt, okay, das ist nicht so leicht für mich, wenn du so enge Kontakt, also du warst ja gar nicht hier quasi in der WG. Fast gar nicht, Das finde ich gerade richtig gut, dass ich mir das selbst eingestehen kann, dass wenn Jeannie und Marcel 5 Tage miteinander verbringen, dass die Beziehung richtig eng sein muss und dass es mir auch manchmal wehtun kann, dass die Beziehung zwischen den beiden so eng ist. Allerdings kommt es natürlich auch wieder total auf die Situation an, denn in meiner vorherigen Beziehung hatte ich ja schon mal den Fall, dass meine damalige Partnerin mit einer Affäre im Urlaub war, und das war überhaupt kein Problem, weil ich ihn auch total mochte. Also es kommt immer sehr auf die Situation und auf die Beziehungen zwischen den Menschen an und auch wie gut ich mit dem anderen Partner kann oder nicht. Ich finde das finde ich jetzt so cool irgendwie an unseren Beziehungsformen, dass es irgendwie nicht langweilig wird. Also du datest und Marcel datet und ich, und wir haben uns Dinge zu erzählen und tauschen uns aus und lernen neue Dinge von den anderen Menschen irgendwie und können uns darüber wieder unterhalten, und irgendwie ist das auch so, das hält so die Spannung auch aufrecht, finde ich, oder? Ja, schon. Ja. Auf jeden Fall, ja, so sieht es gerade bei uns aus. Ja, und bei aller Kritik, die ich habe und hatte, war diese Phase unserer Beziehung, die jetzt kommt, oder in der wir zu dem Zeitpunkt waren, auch wirklich schön. Und ich dachte, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Deswegen hat es mich dann auch so sehr getroffen und völlig unerwartet getroffen, als Jeannie sich dann von mir getrennt hat. Aber davon hören wir in, ich glaube, 3 Folgen. Es sind jetzt noch 6 thematische Folgen. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten. Stay tuned und bis dahin.